Universalismus und Freiheit. Haidt und andere Forscher neigen zu einem Relativismus, der zugespitzt lautet: Jede Kultur hat ihre eigene Moral. Wenn die Moral den Gefühlen gehorchen muss, kann sie als Sklavin der Leidenschaften schwerlich universell sein. Im Westen ist moralischer Relativismus heute oft aus Minderheitenschutz heraus, also aus Fürsorge und Fairness motiviert, aus der Angst, in der Moral kolonialistisch oder ethnozentrisch zu verfahren. Doch universelle moralische Prinzipien sind nicht westlich, nur weil einige von ihnen zuerst im Westen formuliert wurden. Genauso wenig wie das Prinzip des gewaltlosen Widerstands gegen Unterdrücker indisch ist, nur weil es Gandhi als erster erfolgreich gegen die britischen Besatzer eingesetzt hat. Der kulturunabhängige Charakter der Menschenrechte zeigt sich schon darin, dass sich alle Staaten der Welt auf sie verständigen konnten. So verurteilen wir Menschenrechtsverletzungen mit guten Gründen nicht, weil sie in China, Russland oder den mehrheitlich islamischen Ländern stattfinden und natürlich nicht nur dort, sondern weil sie immer und zu allen Zeiten falsch sind, ganz gleich, wer sie wo begeht. Man denke an Genitalverstümmelung, Strafamputationen für Diebstahl und andere eher belanglose Vergehen, Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit und an opferlose Straftaten wie Homosexualität oder Alkoholkonsum. Als Moralpsychologe irrt sich Haidt also über die Natur des Menschen und als moralischer Relativist irrt er sich über die Natur der Moral. Zum einen übersieht er die Macht der Vernunft. Hätten Gedanken keinen Einfluss auf unsere Moral, gäbe es keinen Fortschritt. Und wir würden noch so denken und handeln wie in Urzeiten. Nicht nur die gesamte Zivilisationsgeschichte und zahlreiche Experimente, sondern auch der Alltag zeigt jedoch, dass wir die Fähigkeit und den Willen haben, uns gegen unsere Neigungen zu entscheiden, auch wenn wir zu selten davon Gebrauch machen.